Hallo liebe Mitschüler und Mitschülerinnen, wir von Dinge gibt's sind wieder da. Unser Thema heute, Fremdsprache lernen. Wie ihr bestimmt schon herausgefunden habt, findet das Lernen, also das Deutschlernen, nicht nur im Klassenzimmer statt. Eine sinnvolle individuelle Arbeit ist sehr wichtig, wenn es um Fremdsprachen lernen geht. Also, wir möchten euch einige interessante Materialien empfehlen und auch euch ein paar Tipps geben, die euch helfen können und oder auch eure Motivation stärken können. Ich möchte Lernen und Lernerinnen ab Niveau B1 ein tolles Buch empfehlen. Das heißt Bruno, der Junge mit der grünen Haare. Der kleine Bruno hat seinen eigenen Kopf. Zum Beispiel will er sich nicht die Haare waschen, was immer seine Mutter auch versucht. Bis er eines Tages ein wunderschönes Stück Seife findet. Leuchtend grüne Seife. Damit werden seine Haare nicht nur sauber, sondern auch grasgrün. Die Geschichte habt ihr nicht nur zum Lesen, sondern auch als Hörbuch hier in unserer Schulbibliothek. Um das Hörverstehen zu verbessern, rate ich euch Videos auf bekannten Videoplattformen, zum Beispiel auf YouTube, anzuschauen, denn ihr müsst die Sprache so oft wie möglich hören. Das Sprechen muss auch geübt werden und nicht jeder findet es so einfach, einen Austauschstudenten oder eine Erasmus-Studentin um Tandem zu machen. Aber jeder von uns kann über Skype in Internet telefonieren. Alles, was man nun braucht, ist ein Telefon und Google, um dort ein paar interessante Telefonnummern im Ausland zu finden. Ihr könnt zum Beispiel Informationen über ein Hotel erfragen. Welche Stadt interessiert dich? Berlin? München? Okay, schnell in Google die Nummer eines guten Hotels gesucht. Warum nicht ausnahmsweise mal ein Hotel mit 4 oder 5 Sternen? Was kann man jetzt alles am Telefon fragen, um sein Deutsch zu üben? Ihr könnt euch persönlich vorstellen, erzählen, dass ihr eine Reise nach München plant, euch nach den Suiten, Konditionen, Preisen und Leistungen erkundigen, wann das Hotel zum letzten Mal renoviert wurde, ob das Hotel zentral liegt, welche Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind, fragen, welche Sonderangebote es gibt, wann die beste Reisezeit ist und wo und wie man ein Zimmer reservieren kann. Dann solltet ihr euch freundlich für die Informationen bedanken und euch verabschieden. Eine fantastische Übung und alles kostenlos. Ich will euch auch etwas Nützliches sagen. Arbeitet an eurer Motivation. Ein Literaturliebhaber wird 10-mal mehr Freude und Erfolgserlebnisse haben, wenn er sich mit einem Wörterbuch durch Kurzgeschichten arbeitet. Wer Fußball liebt, wird deutlich mehr Vergnügen haben, Deutsch beim Lesen einer Sportzeitung zu lernen, statt langweilige Texte im Lehrbuch zu lesen. Capoeira, Geschichte, Kochrezepte, Fitness, Mode. Das Schöne der Neuzeit ist es doch, dass es zu jedem Thema Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Videos, Hörbücher, Filme, Gesprächspartner, Chat, Foren mehr gibt. Natürlich nicht nur in unserer Sprache, sondern in vielen Sprachen der Welt. Wenn es um die Fertigkeit schreiben geht, dann muss ich euch empfehlen, E-Mails zu schreiben. Vorteile einer E-Mail. Kostenlos, man kann sich Zeit nehmen zum Schreiben. Eine E-Mail ist unverbindlich, man muss nichts kaufen. Der Empfänger geht direkt auf unsere Fragen ein. Unsere Fremdsprachekenntnisse unterliegen quasi einem Test. Wenn wir nicht verstanden wurden, können wir die E-Mail umformulieren und erneut abschicken. Beim Schreiben kann man die Rechtschreibkontrolle von unserem Testverarbeitungsprogramm verwenden, um dann nichts wie los abzuschreiben. Sucht euch die E-Mail-Adresse des Deutschen Tourismusbüros, erbittet Informationen über den Sehenswürdigkeiten in Deutschland, wichtige Details bei der Reisevorbereitung, eine Liste von Hotels, Touristenattraktionen in Deutschland, Visabestimmungen und so weiter, um sich in Deutschland, im deutschsprachigen Raum frei zu bewegen. DVDs in Originalfassung, also auf Deutsch, auch mit Untertitel gucken. Das ist mein bester Tipp für alle, die auch so faul sind wie ich. Dabei kann man sich entspannen, Freizeit genießen und trotzdem einiges lernen. Schaut euch möglichst viele DVDs oder Fernsehfilme in Originalfassung an. Es ist echt effektiv, wenn man sich einen Film einmal anschaut und dann circa 4-6 Tage später nochmal. Dabei werden ganze Sätze fast direkt im Gedächtnis übernommen, weil man die entsprechende Situation, also den Kontext, sehen und verstehen kann. Der Vorteil liegt auch daran, dass wenn man entspannt ist, und das ist man meistens bei DVDs, gucken, das Gehirn viel besser die Informationen behält. Auch durch passives Lernen kommt man weiter. Das deutsche, österreichische und schweizer Fernsehen sind eine gute Art, das Sprachverständnis zu verbessern. Fernsehen TDT ist kostenlos und bietet eine natürliche und vor allem schnelle Sprache, wie man sie auch auf der Straße hört. Je mehr man sieht und hört, desto schneller wird man zusätzliche Wörter und Redewendungen aufschnappen. Man wird überrascht sein, wie viel und wie einfach man durch diese Art des passiven Lernens hinzulernt. Und ganz wichtig, egal was ihr tut und wie ihr lernt, versucht Spaß dabei zu haben. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es wieder von uns. Wir freuen uns sehr, euch wieder dabei zu haben. Also, bis nächstes Mal bei Dinge Geeks!